die Netzzeitung hat mittlerweile 60 Arbeitsplätze geschaffen, die es vorher nicht gab. Wir machen Qualitätsjournalismus im digitalen Bereich. Sagte der damalige Chefredakteur Michael Mayer noch im November vorigen Jahres. Einen Monat später verließ er das Blatt, um sich dem Bürgerjournalismusprojekt Reader's Edition zu widmen. Seitdem ist die Netzzeitung, die erste deutsche Tageszeitung, die nur im Internet erscheint, nicht mehr zur Ruhe gekommen. Von den 60 Jobs ist nach einer Entlassungswelle Anfang des Jahres kaum jeder zweite übrig geblieben. Anfang Juli übernahm die Finanzgruppe um den Briten David Montgomery die Netzzeitung. Zwei Chefredakteure gingen, an ihre Stelle trat am 1. August Dominika Ahlrichs, die bisherige Stellvertreterin. Wir sind weiter eine Vollredaktion, die keinen Printtitel im Hintergrund hat. Das sage ich jetzt bewusst, denn das ist natürlich auch etwas, was uns ausmacht, dass wir eben nicht gestärkt werden durch einen Namen, den es schon gibt, sondern wir uns immer selbst behaupten müssen und deshalb auch so eine gewisse Kampfeslust und man kann fast Guerillataktik sagen, geübt haben. Keinen Printtitel im Hintergrund? Eine kühne These. Schließlich ist der neue Eigner Montgomery zugleich Chef der Berliner Verlag Deutsche Zeitungsholding, die unter anderem die Berliner Zeitung herausgibt. Diese wiederum betreibt das Internetportal Berlin Online. Nicht wenige Netzzeitung-Mitarbeiter fürchten nun, bei einer Verzahnung der Netzzeitung mit Berlin Online auf der Strecke zu bleiben. Auch eine Aufweichung des bisherigen Qualitätsjournalismus wird befürchtet. Die neue Chefredakteurin beschwichtigt. Synergien mit Berlin Online sieht sie vor allem im Vertriebsbereich. Inhaltlich gäbe es nur wenig Überschneidung. Denn wir sind als eine Zeitung oder ein Nachrichtenportal im Internet natürlich an journalistischen Inhalten interessiert und bieten die unserem Leser, während Berlin Online doch als Stadtportal oder als Anbieter von Serviceleistungen für Menschen, die sich für Berlin interessieren oder in Berlin leben, einen anderen Schwerpunkt hat. Martin Diekmann, medienpolitischer Referent der Medien- und Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, ist da eher skeptisch. Montgomery übernehme zwar eine gut positionierte Online-Plattform, aber das ist nun einmal das Problem auch von Objekten wie der Netzzeitung, dass reine Online-Presseportale, die keinen Hintergrund haben im Printbereich, große Refinanzierungsprobleme haben, während die Refinanzierung im Online-Bereich erheblich leichter ist, wenn sie auf der Grundlage von Printobjekten stattfinden. Man kann gespannt darauf sein, wie unabhängig die Inhalte der Netzzeitung künftig gestaltet werden. Anders als in einigen Medien kolportiert, soll es bei der bisherigen klassischen Ressortaufteilung bleiben. Lediglich eine Auflockerung von Formaten sei angestrebt, versichert Ahlrichs. Auch sollen Texte mit Videos, Blogs und Links zu anderen Internetseiten angereichert werden. Und natürlich setzt die Netzzeitung auch auf die neuen Möglichkeiten des Web 2.0 und Beiträge der Community. Die Leser sollen per Kommentar, per Voting und in Quizformaten interaktiv die Zeitung mitgestalten. Dass die Netzzeitung noch kein Geld verdient, ist ein offenes Geheimnis. Medienspekulationen über eine angebliche Pleite wurden von der neuen Geschäftsführung erst vor 2 Wochen umgehend dementiert. Wie lange aber wird der knallharte Businessman Montgomery stillhalten? Es gibt keine Vorgabe, wann wir schwarze Zahlen schreiben müssen, sondern es gibt mehr so die Stimmung, es wird schwarze Zahlen geben. Zweckoptimismus oder reale Chance? Das muss die Zukunft zeigen. Ahlrichs hat auch schon Ideen, wie sich die Profitabilität der Netzzeitung erhöhen ließe. Etwa durch eine Öffnung des bislang kostenlosen Archivs für die Suche in Google, um die Klickzahlen zu steigern. Verdi-Referent Diekmann bleibt bei seiner Skepsis. Da muss man sehr genau hingucken, ob die Qualität der Netzzeitung noch gehalten wird oder in welche Richtung das gesteuert werden soll. Da sind heute, wenn Sie sehen, in welchen Kategorien sich überall Presseportale bewegen, alles möglich und auch alles zu befürchten.